3c. Hören Sie und schreiben Sie die Antwort. Erstens. Die Frau von meinem Bruder ist meine Schwägerin. Zweitens. Der Bruder von meinem Vater ist mein Onkel. Drittens. Die Eltern von meinem Mann sind meine Schwiegereltern. Viertens. Der Bruder von meinem Mann ist mein Schwager. Fünftens. Der Bruder von meiner Großmutter ist mein Großonkel. Sechstens. Der Sohn von meiner Schwester ist mein Neffe. Siebtens. Die Tochter der Schwester meiner Mutter ist meine Cousine. Achtens. Die Tochter meines Schwagers ist meine Nichte. Neuntens. Ich habe einen Sohn, also hat meine Mutter einen Enkelsohn. Zehntens. Der zweite Mann von meiner Mutter ist mein Stiefvater.